Und er sprach zu mir, Menschensohn, iss diese Rolle und geh dann hin und rede zum Hause Israel. Da öffnete ich meinen Mund, und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, Menschensohn, deinen Bauch sollst du sie verzehren lassen und dein Inneres sollst du mit dieser Rolle füllen, die ich dir übergebe. Und ich aß, und sie ward in meinem Munde so süß wie Honig. Da sprach er zu mir, Menschensohn, auf! Begib dich zum Hause Israel und rede mit meinen Worten zu ihnen. Denn nicht als zu einem Volke von dunkler Rede bist du gesandt zum Hause Israel, nicht zu vielen Völkern, deren Worte du nicht verstehst, sondern zu ihnen habe ich dich gesandt. Sie können dich verstehen. Aber das Haus Israel wird nicht auf dich hören wollen, denn sie wollen nicht auf mich hören, denn das ganze Haus Israel ist von harter Stirn und starrem Sinne. Fürwahr, ich will dein Angesicht hart machen gleich wie ihr Angesicht und deine Stirn hart wie ihre Stirn, wie Diamant, härter als Felsen, mache ich deine Stirn. Fürchte sie nicht und erschrick nicht vor ihnen, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Und er sprach zu mir, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm dir zu Herzen und höre sie mit deinen Ohren. Und mache dich auf, begib dich zu den Verbannten, zu deinen Volksgenossen, und rede zu ihnen und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahwe. Mögen sie es nun hören oder es lassen. Und der Geist Jahwes hob mich empor, und ich vernahm hinter mir das Getöse eines starken Erdbebens, als sich die Herrlichkeit Jahwes von ihrer Stelle erhob, und das Getöse der Flügel der Tiere, die einander berührten, und das Getöse der Räder zugleich mit ihnen und das Getöse eines starken Erdbebens. Und der Geist hob mich empor und führte mich fort, und ich ging traurig in der Erregung meines Geistes dahin, indem die Hand Jahwes auf mir lastete. Und so gelangte ich zu den Verbannten nach Tel Abib an den Fluss Kebar, wo sie wohnten, und ich saß da selbst 7 Tage vor mich hin starrend unter ihnen. Und nach 7 Tagen erging das Wort Jahwes an mich also, Menschensohn, zum Wächter habe ich dich bestellt für das Haus Israel, wenn du aus meinem Mund ein Wort vernehmen wirst, so sollst du sie von meinetwegen verwarnen. Wenn ich zum Gottlosen sage, du musst sterben. Und du verwarnst ihn nicht und sagst nichts, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Wege zu warnen, um ihm das Leben zu retten, so wird er, der Gottlose, infolge seiner Verschuldung sterben, sein Blut jedoch werde ich von deiner Hand verlangen. Wenn du aber deinerseits den Gottlosen verwarnt hast, und er lässt nicht ab von seinem Frevel und seinem gottlosen Wege, so wird er zwar infolge seiner Verschuldung sterben, aber du hast deine Seele gerettet. Und wenn ein Frommer von seiner Frömmigkeit lässt und Unrecht tut, und ich bereite ihm dann einen Anstoß, dass er stirbt, wenn du ihn da nicht verwarnt hast, so wird er infolge seiner Sünde sterben, und die frommen Taten, die er getan, sollen ihm nicht in Anrechnung gebracht werden, aber sein Blut werde ich von deiner Hand verlangen. Wenn du aber deinerseits den Frommen verwarnt hast, sich nicht zu vergehen, und er, der Fromme, sich nicht vergeht, so wird er leben bleiben, weil er verwarnt war, und du hast deine Seele gerettet. Und es kam da selbst die Hand Jahwes über mich, und er sprach zu mir, auf, geh hinaus in die Talebene, und ich will dort mit dir reden. Da machte ich mich auf und ging hinaus in die Talebene, und fürwahr, dort stand die Herrlichkeit Jahwes wie die Herrlichkeit, die ich am Flusse Kebar geschaut hatte, da fiel ich auf mein Angesicht. Und es kam Geist in mich, der stellte mich auf meine Füße, und er redete mit mir und sprach zu mir, geh hinein, schließe dich in deinem Hause ein. Und fürwahr, o Menschensohn, man wird dir Stricke anlegen und dich damit binden, dass du nicht unter ihnen aus- und eingehst. Und ich werde deine Zunge an deinen Gaumen kleben lassen, dass du verstummest und ihnen nicht zum Strafprediger werdest, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Wenn ich aber mit dir rede, will ich deinen Mund auftun, und du sollst zu ihnen sprechen, so spricht der Herr Jahwe. Wer hören will, der höre, und wer es lassen will, der lasse es, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit.